lebe. Spürst du den Schmerz? Du rennst nach Luft. Es rast dein Herz wie ein Gewitter. Stürzt es auf dich ein. Du wünschst dir jetzt nie geboren zu sein. Hiebe und Tritte merkst du die Qual. Verzweifeltes Zucken zum allerletzten Mal. Tausend Sterne und ein helles Licht. Willst wieder aufstehen, doch du schaffst es nicht. Morgen fühlst du dich wie das letzte Schwein. Doch man kann nicht immer ein Gewinner sein. Oh, c'est la vie. So ist das Leben. Läuft nicht alles glatt, wenn man seinen Weg geht. Oh, c'est la vie. So ist das Leben. Es läuft nicht alles glatt, wenn man seinen Weg geht. Schmerzen überwunden, dir die Drehung verkraftet. Dunkle Erinnerung, die noch an dir haftet. Selbstzweifel und Enttäuschung machen sich im Reis. Doch du weißt genau, es kommt deine Zeit. Das Erlebte macht dich härter, weil du niemals kapitulierst. Glaube an dich selbst, auch wenn du mal verlierst. Du erhebst dich mit neuer Kraft, stellst dich erneut, denn du weißt, dass du es schaffst. Oh, c'est la vie. So ist das Leben. Es läuft nicht alles glatt, der Mann seinen Weg geht. Oh, c'est la vie. So ist das Leben. Es läuft nicht alles glatt, der Mann seinen Weg geht. Schmerzen überwunden, dir die Regung verkraftet. Dunkle Erinnerung, die noch an dir haftet. Selbstzweifel und Enttäuschung machen sich im Preis. Doch du weißt genau, es kommt deine Zeit. Das Erlebte macht dich härter, weil du niemals kapitulierst. Glaube an dich selbst, auch wenn du mal verlierst. Du hältst dich mit neuer Kraft, stellst dich erneut, denn du weißt, dass du es schaffst. Oh, c'est la vie. So ist das Leben, es läuft nicht alles glatt, der Mann seinen Weg geht. Oh, c'est la vie. So ist das Leben, es läuft nicht alles glatt, der Mann seinen Weg geht. Oh, c'est la vie. So ist das Leben, es läuft nicht alles glatt, der Mann seinen Weg geht. Oh, c'est la vie. So ist das Leben, es läuft nicht alles glatt, der Mann seinen Weg geht. Oh, oh. Der Mann seinen Weg geht. Oh, c'est la vie. So ist das Leben. Es läuft nicht alles glatt. Der Mann seinen Weg geht.